Hallo Freunde, wollt ihr wissen, wer ich bin? Freunde, ich kann fliegen, hab Feuer in mir drin. Macht es euch doch bequem, wo immer ihr seid. Spitzt die Ohren, gleich beginnt's, jetzt ist es soweit. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Auf der Dracheninsel, da bin ich daheim. Meine Freundin Mathilda ist ein Stachelschwein. Mein Freund Oskar ist ein Drache, der gerne frisst, weil er eben ein Fressdrache ist. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Kokosnuss reist um die Welt. Mathildas Flaschenpost. Der kleine Feuerdrache Kokosnuss macht sich große Sorgen. Mathilda, das Stachelschwein, und Oskar, der Fressdrache, sind seit Tagen verschwunden. Die beiden machen bestimmt nur einen Ausflug, sagt Opa Jürgen. Es sind doch Schulferien. Aber wir wollten uns zum Lagerfeuer treffen. Mathilda und Oskar sind meine besten Freunde. Die haben mich noch nie im Stich gelassen. Hast du denn mal die Fressdrachen und die Stachelschweine gefragt? Fragt Oma Aurelia. Da war ich schon längst, antwortet Kokosnuss. Oskars Eltern sind auf der Drachenversammlung und Mathildas Eltern sagen, dass Mathilda oft ein paar Tage fort ist. Siehst du, sagt Opa Jürgen, die tauchen bestimmt bald wieder auf. Kokosnuss aber kann die halbe Nacht nicht schlafen. Mit Oskar und Mathilda muss etwas passiert sein. Die beiden würden doch nicht weggehen, ohne ihm Bescheid zu sagen. Am nächsten Morgen fliegt Kokosnuss zu der kleinen Feuerdrachin Lulu. Hallo, Lulu! Mathilda und Oskar sind verschwunden. Hilfst du mir beim Suchen? Verschwunden? Fragt Lulu ungläubig. Ja, die beiden sind weg. Fujikato, seit Tagen nicht mehr gesehen. Lulu breitet ihre Flügel aus und sagt, die werden wir schon finden. Doch dann lässt sie die Flügel wieder sinken. Wo sollen wir denn anfangen zu suchen? Darüber hat Kokosnuss noch nicht nachgedacht. Gute Frage, murmelt er. Die Dracheninsel ist ja nicht gerade klein. Ich habe eine Idee, sagt Lulu. Wo hast du Mathilda und Oskar zuletzt gesehen? Das war in der Piratenbucht, antwortet Kokosnuss. Wir haben dort eine Hütte gebaut, aber da habe ich schon nachgeschaut. Vier Augen sehen mehr als zwei, erwidert Lulu. Vielleicht finden wir ja Spuren. So machen sich die beiden Drachenkinder auf den Weg in die Piratenbucht. Sie fliegen über die sieben Sümpfe hinweg und landen auf dem Strand neben der kleinen Hütte, die Kokosnuss, Mathilda und Oskar aus alten Schiffsplanken gebaut haben. Sie stellen die ganze Hütte auf den Kopf, schauen hinter Büsche und Felsen und suchen den Strand von vorne bis hinten ab. Doch sie finden keine einzige Spur. Gerade wollen die beiden Drachenkinder zurückfliegen, Da stutzt Lulu und zeigt auf eine Stelle im Sand. Dort, sagt Lulu. Das sind doch Schleifspuren. Tatsächlich. Sie folgen der breiten Schleifspur zwischen den Felsen hindurch bis hinüber in die kleine Nachbarbucht. Die Spur endet am Wasser, murmelt Kokosnuss. Dort treibt etwas im Meer, ruft Lulu. Sie zeigt auf ein grünes Ding, das von den Wellen hin und her geschaukelt wird. Eine Flaschenpost, sagt Kokosnuss. Der kleine Drache fischt die Flasche aus dem Wasser, zieht den Korken ab und schüttelt ein zusammengerolltes Blatt Papier heraus. Eine Nachricht von Mathilda. Kokosnuss hat Mathildas Schrift sofort erkannt. Brief Nummer 1. Ein Murk hat den Fressdrachenjungen Oskar gefangen und auf ein großes Schiff verschleppt. Ich bin heimlich mit an Bord gegangen. Bitte helft mir, Oskar zu befreien. Das Schiff segelt in Richtung Sonnenuntergang, also nach Westen. Keine Zeit zu verlieren. Mathilda, das Stachelschwein von der Dracheninsel. Ach du dickes Ei, murmelt Lulu. Ein Murk, der arme Oskar. Kokosnuss schaut auf das Meer hinaus. Mehrere Male schon hat ein Murk versucht, einen Fressdrachen zu fangen. Es gibt nur noch sehr wenige Fressdrachen. Einst lebten sie überall auf der Welt, doch weil sie wild sind und gefährlich und weil ihre spitzen Rückenzähne sehr wertvoll sind, wurden sie von den Murks beinahe ausgerottet. Murks sind zwar viel kleiner als ausgewachsene Drachen, aber sie sind sehr gefährlich, denn in ihren Krallen steckt ein Gift, das sogar den größten Drachen betäuben kann. Kokosnuss blickt Lulu entschlossen an. Ich muss sofort hinterher. Du willst einen Murk verfolgen? Lulu ist fassungslos. Ich lasse doch Oskar nicht im Stich, erwidert Kokosnuss. Lass uns lieber einen Erwachsenen holen, schlägt Lulu vor. Die sind doch alle auf der Drachenversammlung am großen See, entgegnet Kokosnuss. Die zu holen würde viel zu lange dauern. Und unsere Großeltern können nicht mehr gut fliegen. Lulu holt tief Luft. Okay. Aber allein ist das viel zu gefährlich. Ich komme mit. Schnell fliegen die beiden zurück zu den Drachenhöhlen. Sie packen ihre Reisekoffer und hinterlassen eine Nachricht. Wir sind in einer wichtigen Mission für ein paar Tage verreist. Macht euch keine Sorgen, wir sind bald wieder da. Drachengruß, Lulu und Kokosnuss. Kleiner Drache Zwiebelchen. Kokosnuss und Lulu fliegen schon seit vielen Stunden nach Westen, denn das ist die Richtung, in der die Sonne untergeht. Meistens können sie sich auf den Winden ausruhen. Sie müssen nur ihre Flügel ausbreiten und werden vom Wind durch die Lüfte getragen. Doch als die Nacht hereinbricht und über ihnen die Sterne glitzern, flauen die Winde schnell ab und die beiden Drachenkinder müssen wieder mit den Flügeln schlagen. Puh, stöhnt Lulu. Lange kann ich aber nicht mehr. Ich auch nicht, japst Kokosnuss. So weit bin ich im Leben noch nicht geflogen. Wo steckt nur dieses Schiff? Angestrengt halten sie Ausschau. Doch weit und breit ist unter ihnen nur das riesige Meer zu sehen. Da, sieh mal, ruft Lulu plötzlich. Ist das nicht ein Schiff? Tief unter ihnen bewegt sich ein dunkler Punkt in der unendlichen See. Vorsichtig fliegen die Drachenkinder hinab. Du hast recht, Lulu. Vielleicht ist es das Schiff des Murk. Die beiden fliegen jetzt ganz dicht über dem Wasser und nähern sich dem Schiff von hinten. Lautlos landen sie auf dem hinteren Deck. Schnell klettern die Drachenkinder durch eine Luke und steigen eine steile Treppe hinab. Unten kommen sie in einen langen, schmalen Gang. Plötzlich hören sie Stimmen am Ende des Ganges. Das sind die Seebären, flüstert Kokosnuss. Wir verdrücken uns lieber. Hier hinein. Sie huschen in eine Kajüte und halten den Atem an. Die Stimmen kommen immer näher. Doch zum Glück gehen die Seebären an der Kajüte vorbei. Dann ist es still. Nur das Plätschern des Wassers am Schiffsbauch ist zu hören. Durch das kleine Bullauge fällt ein blasses Mondlicht. Lulu schnüffelt. Hier riecht es nach Zwiebeln. Vielleicht ist das hier die Vorratskammer. Plötzlich hören sie über sich ein Räuspern. Die Drachenkinder zucken zusammen. Aus einer Hängematte an der Decke kommt eine fiepsige Stimme. Vorratskammer, das ist die Kombüse. Und übrigens auch mein Schlafzimmer. Wer spricht da? Fragt Kokosnuss. Er und Lulu holen tief Luft, um notfalls Feuer speien zu können. Ihr braucht gar nicht Luft zu holen, sagt die Stimme. Ich bin harmlos, wie ein Glas Buttermilch. Ein Zwergdrache springt aus der Hängematte hervor. Gestatten, Herr von Zwiebel, ein Drache, klein von Wuchs. Doch dafür habe ich Flügel und Augen wie ein Luchs. An Bord bin ich der Meisterkoch. Mein Reich ist die Kombüse. Ich koche 7-mal die Woche, am liebsten mit Gemüse. Die Zwiebel ist mein Leibgericht und das aus gutem Grund. Auch wenn sie mal im Auge sticht, ist sie doch sehr gesund. Ich grüße euch, bin hoch erfreut. Nennt mich einfach Zwiebelchen. Und wenn ihr nette Leute seid, nehme ich euch gar nichts Übelchen. Der Zwergdrache Zwiebelchen fliegt auf einen Kochtopf und fragt, was führt euch hierher? Wir suchen einen kleinen Fressdrachen, antwortet Kokosnuss. Er wurde von einem Murk entführt. Zwiebelchen flattert aufgeregt auf einen Mehlsack. Ach du flotte Karotte, ein Fressdrache! Seid ihr von Sinnen? Die beißen doch! Der nicht, erklärt Kokosnuss. Er heißt Oskar und ist mein Freund. Er beißt nicht und frisst kein Fleisch. Und er geht in die Schule, sagt Lulu. Ein Fressdrache, der in die Schule geht, ruft Zwiebelchen. Heiliges Gemüsegulasch! Hast du ihn zufällig gesehen? Fragt Kokosnuss. Hier auf dem Schiff ist er bestimmt nicht. Hier gibt es nur Seezwerge und Seebären. Aber morgen früh erreichen wir England. Da könnt ihr euch ja mal umhören. England? Fragen die Drachenkinder. Ein wunderbares Land, schwärmt Zwiebelchen. Wart ihr denn noch nie dort? Kokosnuss und Lulu blicken einander an. Weißt du, sagt der kleine Feuerdrache, wir sind noch nicht so viel verreist. Einmal war ich in den nordischen Wäldern. Und wir kennen die Schildkröteninsel, sagt Lulu. Bei meinem Kochlöffel, staunt Zwiebelchen. Da kennt ihr wahrlich wenig von der Welt. Wisst ihr was? Ich helfe euch bei der Suche. Das heißt, wenn ich darf. Ich bin nämlich schon viel herumgekommen. Aber du bist doch der Schiffskoch, erwidert Lulu. Darfst du denn so einfach fortgehen? Ich wollte mir sowieso eine andere Kombüse suchen. Und für ein Abenteuer bin ich immer zu haben. Warum nicht? Sagt Kokosnuss. Hilfe können wir bestimmt gebrauchen. Fein! Ruft Zwiebelchen freudig. Und wenn ihr wollt, dürft ihr hier bei mir in der Kombüse schlafen. So machen die beiden Drachenkinder es sich auf den weichen Mehlsäcken bequem und schlafen bis zum Morgengrauen bei Zwiebelchen in der Kombüse. England. Als das Schiff den Hafen erreicht, regnet es. Graue Wolken hängen tief über der Stadt. Wie ungemütlich, sagt Lulu. Kommt, ruft Zwiebelchen. Wir kaufen einen Schirm. England ist berühmt für seine Regenschirme. Beim Händler im Hafen gibt es unzählige Schirme in allen möglichen Farben und Größen. Ich empfehle Schirmseide, sagt der Händler. Und ein kariertes Muster. Den nehmen wir, entscheidet Zwiebelchen. Wir haben gehört, hier gibt es einen echten Fressdrachen zu sehen. Ja, ja, antwortet der Händler. Letzte Woche war der hier. Stellen Sie sich vor, der Fressdrache hat scharfe, spitze Zähne und sieht so furchteinflößend aus. Wirklich schrecklich, in der Tat. Aber die sind schon weitergezogen. Wissen Sie wohin? Fragt Kokosnuss aufgeregt. Ich habe gehört, Sie sind jetzt auf dem Jahrmarkt von London, antwortet der Händler. Da bezahlt Zwiebelchen den Regenschirm und verkündet, auf nach London! Einige Stunden lang fliegen die drei Drachen durch den englischen Regen, über saftig grüne Hügel, kleine Dörfer, Flüsse und Seen hinweg, bis London vor ihnen auftaucht. Kokosnuss und Lulu staunen. Eine so große Stadt haben sie noch nie gesehen. Ein unendliches Gewirr von Häusern und Gassen breitet sich unter ihnen aus. Ein Fluss schlängelt sich mitten hindurch und ein riesiges Schloss erhebt sich in einem der Viertel. Dort wohnt die Königin, erklärt Zwiebelchen. Und dort steht Big Ben, der berühmte Glockenturm. Und hier unten ist der Jahrmarkt. Auf dem Jahrmarkt bieten Händler aller Art ihre Waren feil. Es gibt Theaterbühnen, Karussells und sogar Zauberer und Feuerspucker treten hier auf. Da ist ein Rüsseldrache, ruft Lulu. Den fragen wir. Der Rüsseldrache verkauft frittierte Kartoffelstücke und knusprige Fischhappen. Oho, Feuerdrachenkinder, sagt er. Ein seltener Anblick. Seid ihr Touristen? So ähnlich, antwortet Kokosnuss. Wir suchen einen kleinen Fressdrachen. Er soll hier irgendwo auf dem Markt sein. Ach, der, antwortet der Rüsseldrache. In der Tat, der war hier. Ein Glück, dass der im Käfig saß. Die sollen ja furchtbar beißen. Aber der Murk ist mit ihm weitergezogen, schon vor einigen Tagen. Keine Ahnung wohin. Bei diesen Murks weiß man ja nie, üble Burschen. Kokosnuss und Lulu lassen enttäuscht ihre Flügel hängen. Murmelt Kokosnuss nachdenklich. Mathilda muss uns doch eine Nachricht hinterlassen haben. Dann fragt er den Rüsseldrachen. Wo ist denn die Stelle, wo der Fressdrache zu sehen war? Dort drüben, antwortet der Rüsseldrache. Wo die Lücke ist. Kokosnuss, Lulu und Zwiebelchen fliegen zu der freien Stelle. Sie suchen den ganzen Boden ab. Doch sie finden nicht einmal ein Schnipselchen Papier. Sie fragen die Händler zu beiden Seiten. Aber keiner weiß, wohin der Murk mit Oskar gereist ist. Plötzlich sieht Lulu etwas Merkwürdiges. Seht mal, der Rabe dort. In einem Baum sitzt ein großer Rabe und schläft. Um seinen Hals trägt er einen Brief. So etwas tragen doch nur Brieftauben, wundert sich Kokosnuss. Die drei Drachen fliegen zu dem Raben hinauf. Hey, Herr Rabe, sagt Lulu. Könnten Sie mal aufwachen? Der Rabe schüttelt sich und krächzt. Was gibt's? Wieso riecht's hier nach Zwiebeln? Das bin ich, sagt Zwiebelchen. Das ist quasi angeboren. Mein Beileid, krächzt der Rabe. Haben Sie zufällig eine Nachricht von Mathilda, dem Stachelschwein? Fragt Kokosnuss. Der Rabe mustert die drei Drachen. Dann sagt er, erst das Losungswort, dann die Nachricht. Losungswort? Fragt Lulu. Was denn für ein Losungswort? Kein Losungswort, keine Nachricht, sagt der Rabe. Überlegt Kokosnuss. Vielleicht Dracheninsel? Hä? Krächzt der Rabe. Oder Kokosnuss, sagt Lulu. Der Rabe schüttelt den Kopf. Ich weiß, meldet sich Zwiebelchen. Das Losungswort ist Zwiebel. Ganz falsch, erwidert der Rabe. Ach, ruft Kokosnuss, dass wir nicht gleich darauf gekommen sind. Das Losungswort ist Oskar. Die drei Drachen blicken den Raben erwartungsvoll an. Der schaut nach rechts, nach links, nach oben und nach unten und sagt, stimmt, aber die Nachricht bekommt ihr nur gegen eine Entschädigung. Entschädigung? Fragt Kokosnuss. Wieso denn das nun wieder? Da bäumt sich der Rabe bedrohlich auf und krächzt. Dafür, dass ich um die halbe Welt geflogen bin und mir hier seit 2 Tagen den Rabenhintern abfriere. Obendrein sehe ich aus wie eine lächerliche Brieftaube. Und das alles für ein winziges, schimmliges Stück Käse. Da meldet sich Zwiebelchen. Wie wäre es mit einem Regenschirm? Echte Schirmseide. Der Rabe betrachtet den Schirm und überlegt. Geht klar. Nachdem sie den Schirm gegen die Nachricht eingetauscht haben, entfaltet Kokosnuss den Brief. Er ist tatsächlich von Mathilda. Brief Nummer 2. An alle, besonders an Kokosnuss. Der Murk will mit Oskar um die ganze Welt reisen und ihn auf Jahrmärkten ausstellen. Hoffentlich habt ihr unsere Flaschenpost erhalten und uns bald eingeholt. Wir sind in Paris, gleich neben dem Eiffelturm. Der Rabe erklärt euch den Weg. Aber wenn wir schon weitergereist sind, geht in die Herberge zum Wildschwein. Fragt da nach Schlapphut, Losungswort Knüppeldicke. Eure Mathilda und Oskar. Was ist das denn für ein Losungswort Knüppeldicke? Sagt Lulu. Ich fände Zwiebel besser, sagt Zwiebelchen. Und wer soll Schlapphut sein? Fragt Kokosnuss. Und wo liegt Paris? Fragt Lulu. Paris, schwärmt Zwiebelchen, liegt an der Seine. Und die Seine fließt durch Frankreich. Beim Kochtopf meiner Großmutter, ein wunderbares Land und gar nicht weit von hier entfernt. So machen sich die drei kleinen Drachen auf den Weg nach Frankreich. Der gefährliche Murk. Ungefähr zu der Zeit, als Kokosnuss und Lulu von der Dracheninsel aufbrechen, steht der Wagen des Murk schon längst in Paris, gleich neben dem berühmten Eiffelturm. Im Mittelteil des Wagens ist Oskars Käfig eingebaut. Der Käfig aber ist nicht zu sehen, denn noch ist er durch einen Vorhang verdeckt. Gerade geht die Sonne unter und draußen vor dem Wagen versammelt sich schon das Publikum. Oskar blickt auf den Riesenteller voll Fleisch, dem ihm der Murk in den Käfig gestellt hat. Bäh, Fleisch. Oskar hat dem Murk schon 100-mal gesagt, dass er kein Fleisch mag. Aber der Murk glaubt ihm nicht. Alle Fressdrachen fressen Fleisch, hat der Murk gesagt. Und dann hat Oskar lieber nichts mehr gesagt. Denn einem Murk sollte man nicht zweimal widersprechen, sonst... Aber daran will Oskar lieber nicht denken. Wo bleibt nur Mathilda? Da hört Oskar ein Geräusch. Einmal lautlos schlüpft Mathilda durch die Hintertür. Na endlich, flüstert Oskar. Ich sterbe vor Hunger. Ich muss ganz schön aufpassen, erwidert Mathilda. Draußen laufen überall Leute herum. Das Stachelschwein packt das Fleisch in einen Sack und sagt, ich beeile mich. Schnell huscht Mathilda wieder hinaus, guckt sich um, rennt über den Platz und hinunter zum Fluss. So schnell sie kann, läuft sie bis unter die breite Brücke. Hier ist es dunkel und sie wird von niemandem gesehen. Vor allem nicht von dem Murk. Langsam haben sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt. Sie sucht die Mauer ab und da steht er ja. Schlapphut, flüstert das Stachelschwein. Na endlich, antwortet Schlapphut. Wo steckst du denn so lange? Ich stehe ihr schon eine halbe Ewigkeit. Ich musste erst warten, bis die Luft rein ist, antwortet Mathilda. An der Mauer steht ein alter Spitzmauldrache. Er steckt in einem langen Mantel und trägt einen breitkrempigen Schlapphut. Lass mich mal sehen, brummt er. Er beschnüffelt das Fleisch und sagt, d'accord, einverstanden. Dann zieht Schlapphut einen Sack voll Gemüse hervor. Mathilda rümpft die Nase. Da ist ja fast nur Brokkoli drin. Den mag Oskar doch nicht. Reg dich nicht auf. Da sind auch Karotten, Kartoffeln und Blumenkohl. Alles frisch und knackig. Na gut, seufzt Mathilda. War schon jemand da und hat nach Oskar gefragt? Keine Drachenseele, antwortet Schlapphut. Du weißt ja, Losungswort Knüppeldicke. Oui, oui, schon klar, erwidert Schlapphut, dreht sich um und läuft flussaufwärts davon. Mathilda wartet, bis der Spitzmauldrache in der Dämmerung verschwunden ist. Dann klettert sie die Böschung hoch, sieht sich nach allen Seiten um, rennt über den Platz und schlüpft zu Oskar in den Wagen. Wie geht Brokkoli? Knurrt Oskar. Los, friss, flüstert Mathilda. Der Murk kann jeden Moment kommen. Während der kleine Fressdrache das Gemüse frisst, berichtet das Stachelschwein von dem Treffen mit Schlapphut. Weißt du, der Schlapphut sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ich meine, welcher normale Drache trägt denn Mantel und Schlapphut? Naja, aber er ist sehr verlässlich. Er besorgt Gemüse und tauscht es gegen das Fleisch. Und er sitzt fast den ganzen Tag in der Herberge zum Wildschwein und wartet auf Kokosnuss. Bist du sicher, fragt Oskar, dass Kokosnuss auch kommt? Bestimmt. Auf Kokosnuss können wir uns verlassen. Plötzlich hören sie ein Geräusch. Blitzschnell versteckt sich Mathilda hinter einer großen Seemannskiste. Und Oskar schluckt den letzten Bissen Brokkoli hinunter. Die Tür wird aufgerissen. Mit schweren Schritten betritt der Murk den Wagen. Er ist doppelt so groß wie der kleine Fressdrache und bestimmt fünfmal so dick. Sein Kopf ist kahl wie ein Ei und an Händen und Füßen sitzen lange, spitze Krallen. Die Murks sind sehr schlau und haben ein gutes Gehör. »Mit wem hast du geredet?« fragt der Murk streng. »Mit mir selbst«, antwortet Oskar. »Sonst ist hier ja keiner und mit irgendwem muss ich mich ja unterhalten.« »So«, murmelt der Murk misstrauisch und sieht sich um. »Du hast ein ganz schön freches Mundwerk.« »Ich kann sogar lesen, schreiben und rechnen«, sagt Oskar. Lacht der Murk. »Und du glaubst wohl auch an den Weihnachtsmann.« »Meine Freunde Kokosnuss und Mathilda kennen den Weihnachtsmann persönlich«, erwidert Oskar. Jetzt muss der Murk noch mehr lachen. Doch dann hält er inne, holt Stift und Papier und sagt, »Da, du Großmaul, schreib mal was.« Oskar überlegt kurz und schreibt dann, »Ein dicker alter Murk frisst Blattsalat mit Gurk. Er ruft, büä, Igitt, viel lieber esse ich Pommes frites.« Der Murk traut seinen Augen nicht. »Du kannst ja wirklich schreiben, das gibt's doch nicht.« »Lässt du mich jetzt frei?« fragt Oskar. »Freilassen?« erwidert der Murk. »Im Gegenteil. Von heute an wirst du für das Publikum schreiben. Aber nicht mehr solche Frechheiten, sonst blüht dir was. Ha! Und ich kann noch mehr Eintrittsgeld verlangen.« Der Murk tritt hinaus vor die Zuschauer und ruft, »Damen und Herren, sehen Sie nun den fürchterlichen, bissigen, wilden, gefährlichen Oskar!« Dann zieht der Murk den Vorhang ein winziges Stück nach oben, sodass nur Oskars Füße zu sehen sind. Die Zuschauer weichen erschrocken zurück. »Hilfe!« ruft ein Mann und rennt davon. Der Murk hebt den Vorhang noch ein wenig höher. Wieder weichen die Leute ein Stück zurück. Da zieht der Murk den Vorhang mit einem Ruck hoch und die Zuschauer schreien entsetzt auf. Dann ist es plötzlich mucksmäuschenstill auf dem Platz. Mit aufgerissenen Augen blicken die Leute auf den kleinen Fressdrachen. Leise zischt der Murk Oskar zu. »Los, mach ihnen Angst!« Oskar richtet sich auf, trommelt auf seine Brust und schreit »Ahoi!« Als er auch noch grimmig ins Publikum blickt und wild fauchend an den Gitterstäben rüttelt, ergreifen einige Zuschauer panisch die Flucht. »Und jetzt, Damen und Herren«, ruft der Murk, »staunen Sie über die allergrößte Sensation, der erste Fressdrache der Welt, der schreiben kann.« Da geht ein ungläubiges Raunen durch die Menge und die Leute rufen, »Gibt's doch nicht!« und »Unmöglich!« und »Kann doch gar nicht sein!« und »Das kannst du meiner Großmutter erzählen!« »Kommen Sie her und überzeugen Sie sich selbst«, ruft der Murk. »Kostet nur ein lächerliches Goldstück.« Ein Kartoffeltroll nähert sich vorsichtig und zieht ein Goldstück aus seiner Börse. »Na bitte«, ruft der Murk. »Vorsichtig, kommen Sie dem Käfig nicht zu nahe. Der Fressdrache beißt sofort zu.« Stottert der Kartoffeltroll. »Könnte er schreiben... Für Irma die Sanfte von deinem Schnüppi-Pützi?« »Sicher kann er das«, brummt der Murk, kassiert das Goldstück und befiehlt, »schreib das.« »Wie schreibt man denn Schnüppi-Pützi?« fragt Oskar. »Wie man's spricht«, sagt der Troll. Als Oskar fertig geschrieben hat, ruft der Troll, »Unglaublich, ein Wunder!« Daraufhin strömen die Leute nach vorne. Jeder will einen schreibenden Fressdrachen sehen. Es herrscht ein einziges Drängen und Staunen. Und der Murk kassiert so viele Goldstücke wie noch nie zuvor an einem Abend. Als der Vorhang tief in der Nacht wieder geschlossen und der Murk vorn im Wagen eingeschlafen ist, flüstert Oskar: Mathilda, bist du wach? Was ist denn? Gähnt Mathilda hinter der Seemannskiste. Wieso hat das denn diesmal so lange gedauert? Na ja, antwortet Oskar. Ich habe dem Murk gezeigt, dass ich schreiben kann. Jetzt muss ich dauernd Autogramme geben. Mir tut vielleicht die Hand weh. Wieso hast du ihm das denn gezeigt? Ich dachte, wenn er sieht, dass ich schreiben kann, dann lässt er mich vielleicht frei. Jemand, der schreiben kann, ist doch niemals wild und gefährlich. Du kennst aber die Murks nicht, sagt Mathilda. Jetzt lässt er dich erst recht nicht frei. Hoffentlich kommt bald Kokosnuss. Schlapphut. Seit den frühen Morgenstunden sind die drei kleinen Drachen unterwegs. Ist es noch weit? Fragt Lulu, denn ihre Flügel werden langsam lahm. Seht doch, da hinten! Ruft Zwiebelchen und zeigt auf einen winzigen dunklen Strich. Was ist das? Fragt Kokosnuss. Das ist der Eiffelturm, erklärt Zwiebelchen. Und tatsächlich, der Strich sieht zwar sehr klein aus, aber er ist auch sehr weit entfernt. Je näher sie ihm kommen, desto größer erscheint er. Bald ragt der Turm vor ihnen so hoch auf, dass seine Spitze in der Wolkendecke verschwindet. Ist der hoch? Staunt Lulu. Wo ist denn der Wagen von dem Murk? Fragt Kokosnuss. Weit und breit ist kein Wagen zu sehen. Kokosnuss fliegt zu dem kleinen Kassenhäuschen unter dem Turm. Vor dem Häuschen stehen viele Leute in einer Warteschlange. Monsieur, nicht vordrängeln, ruft eine Frau. Entschuldigung, das ist ein Notfall, erwidert Kokosnuss und fragt den Erdwurz im Kassenhäuschen, stand hier ein Wagen mit einem Fressdrachen? Oui, oui, antwortet der Erdwurz. Vorgestern abgereist. Stellen Sie sich vor, der konnte sogar schreiben. Jetzt können Fressdrachen schon schreiben. Die Welt steht Kopf, mein Lieber. Oh la la. Nur wenig später sitzen die drei Freunde in der Herberge zum Wildschwein. Im Gastraum geht es hoch her. Fast alle Plätze sind besetzt. Ein Ober kommt an ihren Tisch und verteilt Gläser und Besteck. Kennen Sie jemanden namens Schlapphut? Fragt Kokosnuss. Aber ja, Monsieur. Schlapphut kommt in etwa 3 Stunden. Wenn Sie die 3. Vorspeise und den 2. Hauptgang auslassen, dann sind Sie bis dahin mit dem Essen fertig. 3 Stunden lang essen? Fragt Lulu, als der Ober in der Küche verschwunden ist. Wundert euch nicht, erklärt Zwiebelchen. Die Leute hier pflegen ausgiebig zu essen. Aber ihr werdet sehen, es ist ausgezeichnet. Der Ober bringt nacheinander feine Zwiebelsuppe, Weinbergschnecken in Knoblauch, frittierte Froschschenkel, ein Huhn in Thymianhonig gebacken, serviert mit einem Waldpilzragout, Wildschweinbraten mit Rosmarin, Erdäpfeln und Blumenkohlröschen, frischen Blattsalat, Käseplatte mit langem Weißbrot und Trauben und zum Schluss eine hausgemachte Schokoladencreme mit Erdbeermus. Ich kann nicht mehr, stöhnt Lulu. Ich platze gleich, stöhnt Kokosnuss. Das war doch herrlich, sagt Zwiebelchen. Ganz besonders die Zwiebelsuppe. Ich nehme noch einen Kaffee, bitte mit hausgemachten Pralinen. Ich habe gehört, die sollen gut sein. Sehr wohl, Monsieur, erwidert der Ober. Du kannst ja essen wie ein Riese, staunt Kokosnuss. Ein guter Koch muss auch gut essen, erklärt Zwiebelchen und lässt sich Kaffee und Pralinen schmecken. Da, seht mal, sagt Lulu. Das ist bestimmt Schlapphut. Ein alter Spitzmauldrache mit Schlapphut setzt sich nur wenige Schritte entfernt an einen kleinen Fenstertisch. Misstrauisch beobachtet er die anderen Gäste. Kokosnuss, Lulu und Zwiebelchen gehen unauffällig zu ihm hinüber. Hast du eine Nachricht von Mathilda? Flüstert Kokosnuss. Schlapphut blickt sich vorsichtig um. Ihr riecht's nach Zwiebel. Das bin ich, sagt Zwiebelchen. Schlapphut mustert Zwiebelchen sehr genau und fragt dann: Lösungswort? Knüppeldicke, antworten die drei Drachen. Ihr seid 2 Tage zu spät, sagt Schlapphut leise. Er blickt sich wieder um, fischt einen Brief aus seinem Mantel hervor und schiebt ihn unauffällig über den Tisch. Brief Nummer 3. An alle, wieder besonders an Kokosnuss. Wir sind mit der Eisenbahn nach Italien gereist. Stellt euch vor, der Murk hat von dem ganzen Geld ein riesiges Luftschiff gekauft. Wir sind in Pisa, genau am schiefen Turm. Beeilt euch, wer weiß, wohin der Murk mit uns noch fliegen will. Meldet euch bei Luigi in der Bar am Turm. Losungswort: Spaghetti Rucki Zucki. Das hat sich Oskar ausgedacht. Eure Mathilda, euer Oskar. Was ist das nun wieder für ein Losungswort? Brummt Kokosnuss. Schlapphut blickt sich misstrauisch um und flüstert: Wenn ihr euch beeilt, kriegt ihr noch den Zug nach Italien. Er stoppt in Pisa. Kokosnuss, Lulu und Zwiebelchen verabschieden sich von Schlapphut und fliegen so schnell sie können zum Bahnhof. In letzter Minute springen sie auf den Zug nach Italien. Das Luftschiff. Viele Stunden lang rattert die Eisenbahn am Meer entlang nach Osten. Sind wir nicht schneller, wenn wir fliegen? Fragt Lulu. Vielleicht ein kleines bisschen, antwortet Kokosnuss. Aber dann sind wir müde und erschöpft, wenn wir ankommen. Und stell dir vor, wenn der Murk noch dort ist, dann brauchen wir all unsere Kräfte. Das stimmt, sagt Zwiebelchen nachdenklich. Lasst uns lieber eine Runde schlafen. Vom Wackeln des Zuges sind die drei Abenteurer schnell eingeschlafen. Sie wachen erst wieder auf, als der Schaffner durch den Wagen geht und ruft: Nächste Station Pisa! Nächster Halt Pisa! Seht mal, sagt Kokosnuss und zeigt aus dem Fenster. Da ist der Turm. Besonders hoch ist er ja nicht. Aber dafür umso schiefer, bemerkt Lulu. Und da ist das Luftschiff, ruft Zwiebelchen. Tatsächlich. Gleich neben dem schiefen Turm schwebt ein riesiger, zigarrenförmiger Ballon über einer Gondel. Als der Zug hält, springen die drei Drachen aus dem Fenster und fliegen in den Schatten des schiefen Turms. Vorsichtig lugen sie zu dem Luftschiff hinüber. Da ist Oskar, flüstert Lulu aufgeregt. Im mittleren Teil der Gondel sehen sie den Käfig mit Oskar darin. Dort sind die Seiten und das Dach aufgeklappt. Das ist ja eine richtige Bühne, staunt Zwiebelchen. Oskar scheint zu schlafen, sagt Kokosnuss. Da sehen sie plötzlich den Murk. Er steht auf dem Dach der Gondel. Oh, Backe, murmelt Kokosnuss. Ist der aber dick. Murks sind Vielfraße, erklärt Zwiebelchen. Die fressen wie Scheunendrescher. Manche von ihnen sind sogar ganz nett. Aber der hier sieht ziemlich unfreundlich aus. Was macht der denn da? Fragt Kokosnuss. Da sehen sie, wie der Murk das Dach über dem Käfig zuklappt. Dann springt er hinunter auf den Rasen. Der kann ja gut springen, staunt Lulu. Murks können sehr hoch und sehr weit springen, sagt Zwiebelchen, außer wenn sie gerade vollgefressen sind. Jetzt schließt der Murk mit einer Kurbel die Seitenklappen der Gondel, bis vom Käfig nichts mehr zu sehen ist. Wenn ihr mich fragt, murmelt Zwiebelchen, der will gleich wegfliegen. Dann müssen wir sofort dahin, sagt Kokosnuss und öffnet seine Flügel. Doch Lulu und Zwiebelchen halten ihn zurück. Kokosnuss, das ist doch viel zu gefährlich, sagt Lulu. Wir brauchen einen Plan, murmelt Zwiebelchen. So ein Murk ist ziemlich schlau. Da beobachten sie, wie der Murk sich vom Wagen abwendet und in einer Seitenstraße verschwindet. Der holt bestimmt Proviant für die Reise, vermutet Zwiebelchen. Schnell fliegen die drei Drachen zur Rückseite des Luftschiffes. Kokosnuss schaut durch das Fenster und flüstert: Mathilda! Das Stachelschwein springt aus einer dunklen Ecke. Kokosnuss, ich wusste doch, dass ihr kommt. Dann schnüffelt sie. Habt ihr Zwiebeln gegessen? Nee, erklärt Kokosnuss. Das ist Zwiebelchen, ein guter Freund. Mathilda öffnet das Fenster. Kommt rein! Flink klettern Kokosnuss und Lulu in die Gondel. Ich bleibe draußen und passe auf, sagt Zwiebelchen und fliegt auf das Gondeldach. Mathilda führt die beiden Drachenkinder zu Oskars Käfig. Kokosnuss, Lulu, strahlt der kleine Fressdrache. Oskar, freut sich Kokosnuss. Bist du okay? Geht so, ich komme schon klar. Wie kriegen wir den Käfig auf? Fragt Kokosnuss. Das geht bloß mit dem Schlüssel, brummt Oskar. Und den hat der Murk mit einem Schloss an seinem Gürtel befestigt. Dann fliegen wir eben gleich mit dem ganzen Luftschiff davon, schlägt Lulu vor. Das könnt ihr vergessen, erwidert Mathilda. Die Gondel ist am Boden angekettet. Der Schlüssel dafür hängt auch am Gürtelschloss des Murk. Kann man nicht versuchen, ihm die Schlüssel abzunehmen, wenn er schläft? Fragt Kokosnuss. Bist du verrückt? Entgegnet Mathilda. Murks haben einen ganz leichten Schlaf und total gute Ohren. In diesem Augenblick flüstert Zwiebelchen zum Fenster hinein: Achtung, er kommt! Schnell klettern Kokosnuss und Lulu hinaus. Doch da kommt der Murk schon hinter der Gondel hervor und ruft: Was tut ihr hier? Hallo, Herr Murk, stottert Kokosnuss. Wir haben gehört, hier gibt es einen echten Fressdrachen zu sehen. Plötzlich rümpft der Murk die Nase. Was riecht denn hier nach Zwiebel? Das sind wir, sagt Lulu schnell. Wir haben Zwiebelsuppe gegessen. Wir kommen nämlich aus Zwiebelonien, sagt Kokosnuss. Zwiebelonien? Knurrt der Murk. Wisst ihr was? Ich glaube euch kein Wort. Im selben Moment springt der Murk auf die Drachenkinder zu und schwingt seine Krallen. Kokosnuss und Lulu fliegen in die Höhe und speien Feuer. Der Murk weicht geschickt aus und springt mit einem Riesensatz hinter Lulu her. Verzweifelt schlägt das Drachenmädchen mit seinen Flügeln. Da zischt Kokosnuss heran und speit einen gezielten Feuerstrahl auf den Murk ab. Blitzschnell dreht der Murk sich um und erwischt den kleinen Feuerdrachen mit seinen Krallen. Aua! Ruft Kokosnuss und stürzt flatternd zu Boden. Lulu rettet sich mit letzter Kraft hinter den Turm. Der Murk aber grinst, löst die Halteketten, springt in die Gondel und startet den Motor. Das Luftschiff hebt vom Boden ab und ist bald in den Wolken verschwunden. Lulu kommt hinter dem Turm hervor und fliegt schnell zu Kokosnuss. Kokosnuss, wach auf! Ruft sie und schüttelt ihn. Da kommt Zwiebelchen um die Ecke geflogen. Ist er verletzt? Fragt der Zwergdrache aufgeregt. Er rührt sich nicht, sagt Lulu mit zitternder Stimme. Tut mir leid, dass ich euch nicht geholfen habe. Ich hatte solche Angst. Schon gut, erwidert Lulu. Hilf mir lieber, wo bringen wir Kokosnuss jetzt nur hin? Weißt du noch, was in dem Brief stand? Sagt Zwiebelchen. Wir sollten uns bei Luigi in der Bar am Turm melden. Die beiden sehen sich um. Luigis Bar liegt am anderen Ende des Turmplatzes. Zu zweit tragen sie Kokosnuss dorthin. Luigi, ein kleiner, kräftiger Italiener, blickt erstaunt auf den ohnmächtigen Feuerdrachen. Was soll denn das? Meine Bar ist doch kein Krankenhaus. Da erwidert Zwiebelchen: Wir sind Freunde von Mathilda dem Stachelschwein. Losungswort: Macaroni Schnucki Putzi. Spaghetti Rucki Zucki, verbessert Lulu. Ach so, sagt Luigi. Das ist etwas anderes. Leg den kleinen Drachen in den Raum da hinten. Dort steht ein Bett. Ich bringe ihm gleich eine gute Minestrone von meiner Mama. Eine was? Fragt Lulu. Das ist Gemüsesuppe, erklärt Zwiebelchen. Von Gemüsesuppe wird jeder gesund. Da rümpft Luigi die Nase. Sagt mal, was riecht denn hier nach Zwiebel? Doch Lulu und Zwiebelchen sind mit Kokosnuss schon im Hinterzimmer verschwunden. Kurz darauf bringt Luigi einen heißen Teller Minestrone. Euren Freund hat es ja ganz schön erwischt. Der ist ja komplett ausgeschaltet. Das war ein Murk, erklärt Lulu. Plötzlich bewegt Kokosnuss die Nase. Kaum hörbar flüstert er, riecht lecker. Haha, freut sich Luigi. Die Minestrone von meiner Mama weckt sogar Tote auf. Ein Flugzeug nach Peking. Kokosnuss braucht 3 Tage, um sich vom Krallenschlag des Murk zu erholen. Am Morgen des 4. Tages sitzen die 3 Freunde missmutig in Luigis Bar. Jetzt hat der Murk fast 4 Tage Vorsprung, brummt Kokosnuss. Und wir wissen noch nicht einmal, wohin das Luftschiff geflogen ist. Da kommt Luigi herein. Guten Morgen, ein Brief aus China für die Abenteurer. Brief Nummer 4. An Kokosnuss, Lulu und Zwiebelchen. Hoffentlich geht es Kokosnuss gut. Zum Glück schläft man ja nur ein paar Tage von dem Murkgift. Wir sind in China gelandet. Hier gibt es so viele Leute, dass der Murk schon ganz viel Geld mit der Oscarshow verdient hat. Oscar hält sich prächtig. Er ist ein richtiger Schauspieler. Aber wir sehnen uns nach der Freiheit und nach der Dracheninsel. Beeilt euch bloß. Der Murk will morgen schon weiterfliegen. Nachrichten schicke ich an Xing Shong Wong in Peking. Er ist super nett. Losungswort Hop Sing. Eure Mathilda. Xing Shong Wong Hop Sing. Was soll das nun wieder? Sagt Lulu. So klingen die Namen in China, erklärt Zwiebelchen. Die Frage ist bloß, wie kommen wir dorthin? Das ist sehr weit weg. Wir müssen das höchste Gebirge der Erde überfliegen. Ohne Hilfe würden wir viel zu lange brauchen. Luigi, der zufällig mitgehört hat, kommt an den Tisch der Drachen und flüstert, die Dame an dem Tisch dort drüben, das ist die berühmte Luzi Motopuzzi. Sie besitzt ein altes Propellerflugzeug. Damit transportiert sie Pakete und sonstige Frachte. Ich glaube, sie startet heute in Richtung China. Fragt sie doch mal, ob sie euch mitnimmt. Kokosnuss betrachtet Luzi Motopuzzi. Sie trägt einen staubigen Anzug, eine Lederkappe und eine Pilotenbrille. Der kleine Drache gibt sich einen Ruck und spricht Luzi an. Würdest du 3 kleine Drachen mit nach China nehmen? Warum sollte ich? Brummt Luzi. Da berichten Kokosnuss, Lulu und Zwiebelchen von Oscar, von Mathilda und von dem Murk. Luzi Motopuzzi hört aufmerksam zu. Schließlich sagt sie, China liegt auf meiner Route. Und gegen ein Abenteuer und ein wenig Gesellschaft habe ich nichts einzuwenden. Dann rümpft sie plötzlich die Nase. Gibt es heute Zwiebelkuchen? Das bin ich, sagt Zwiebelchen. Ich rieche etwas nach Zwiebel, doch dafür kann ich sehr gut kochen. Ein Koch, ruft Luzi freudig. Einen Koch kann man immer gebrauchen. Wir starten gleich nach dem Frühstück. Mit Luzis alter Propellermaschine überfliegen sie viele Länder und sogar das höchste Gebirge der Erde, den Himalaya. Als der Morgen graut, landen sie auf dem Flugplatz von Peking. Was für seltsame Häuser, staunt Lulu. Das sind Pagoden, erklärt Luzi Motopuzzi. Die Chinesen sind wahre Baukünstler und übrigens auch großartige Köche. Und ich habe übrigens einen riesen Hunger, bemerkt Zwiebelchen. Zuerst müssen wir diesen Xing Shong Wong finden, erwidert Kokosnuss. Ich kenne Xing Shong, sagt Luzi Motopuzzi. Er führt ein Wirtshaus in der Stadt. Ha, passt ja bestens, freut sich Zwiebelchen und singt. Ich bin zwar klein und schmächtig, doch essen kann ich mächtig, oft und viel und auch mal mehr. Mein Hunger ist spektakulär. Ich liebe es zu schmusen mit dicken Pampelmusen oder auch zu schmüsen mit knackigen Gemüsen. Gern lass ich mich betören von frischen roten Möhren oder auch verlocken von reifen Artischocken. Ich liebe es zu schmausen, zu jausen ohne Pausen. Ich kaue und ich schmatze, bis ich beinahe platze. Dann sing ich ein Duett auf meinem Furz-Klosett. Wenig später betreten die Abenteurer das Wirtshaus. Als Xing Shong Wong Luzi Motoputzi sieht, ruft er: Luzi, meine Freundin! Kokosnuss und Lulu staunen. Xing Shong Wong trägt einen runden, flachen Hut mit einer Spitze. Darunter schaut pechschwarzes Haar hervor. Und wie seltsam er spricht. Viele Chinesen, flüstert Zwiebelchen, können kein R aussprechen. Dies sind meine Freunde, sagt Luzi. Luzis Freunde sind auch meine Freunde, erwidert Xing Shong. Setzt euch, heute gibt es leckere Frühlingslodden und Suppe von Seegulke, Wantan und Dim Sum und dazu einen köstlichen Lapsang Suchong. Was gibt es? Fragt Lulu leise. Frühlingsrollen, Seegurkensuppe, verschiedene gefüllte Teigtaschen und einen Tee, erklärt Zwiebelchen. Und was ist das hier? Fragt Kokosnuss und hält ein paar lange Stäbchen hoch. Die benutzt du zum Essen, antwortet Zwiebelchen. Und als Xing Shong Wong das Essen bringt, zeigt er den beiden Drachenkindern, wie man die Stäbchen benutzt. Luzi aber holt einen großen Löffel hervor und brummt: Mit deinen Stäbchen kriege ich immer Knoten in die Finger. Hihihihi, kichert Xing Shong. Die gute Luzi, immer einen Scherz auf Lagell. Sag, Xing Shong, flüstert Kokosnuss und sieht sich verstohlen um. Hast du eine Nachricht von Mathilda? Losungswort Hop Sing, sagt Lulu. Da zuckt Xing Shong zusammen und wispert: Oh, oh, Hop Sing, die kleine Mathilda, ja, und der schleckliche Mulk. Was für ein Abenteuer. Ich hoffe, ihr lettet den almen Oskar Flestlachen. Ich soll euch von Mathilda auslichten. Der Mulk leist zu den Indianeln, zum Stamme der Nonotschen. Dort will sie eine Nachricht hinterlassen. Losungswort Lunkellübe. Lunkel was? Fragt Zwiebelchen. Lunkellübe, sagt Kokosnuss. Entschuldigung, wenn ich mich einmische, sagt Luzi Motoputzi. Habe gerade was von Nonotschen gehört. Da muss ich auch hin, ein Paket Friedenspfeifen liefern. Wenn ihr wollt. Da springt Zwiebelchen auf und ruft: Wenn wir dich nicht hätten, Luzi! Xing Shong gibt den Abenteurern noch eine extra Portion Frühlingsrollen mit auf die Reise. Auf Wiedersehen, hat mich sehr gefreut. Luzi füllt den Flugzeugtank, wirft den Motor an und schon bald sind die vier Abenteurer wieder in der Luft. Im Land der Nonotschen. Riesige Bisonherden ziehen durch das Land der Nonotschen. Ist es nicht herrlich hier? Ruft Luzi. Zwiebelchen aber schaut besorgt auf die grünen Wälder, Berge und Täler hinab. Was hast du denn, Zwiebelchen? Fragt Kokosnuss. Die Nonotschen sollen wild und gefährlich sein, sagt der Zwergdrache. Ich habe gehört, sie fesseln Fremde an Marterpfähle. Ja, ja, grinst Luzi. Das soll schon vorgekommen sein. Plötzlich gerät das Flugzeug ins Trudeln. Der Motor pockert und spotzt. Und dann setzt auch noch der Propeller aus. Springt ab, schreit Luzi. Ihr könnt ja fliegen. Ich muss notlanden. Blitzschnell springen die drei Drachen ab. Im Steilflug rast die Maschine auf ein Waldstück zu. Ganz knapp schrappt sie über die Baumwipfel hinweg und saust auf eine Lichtung hinab. Krachend landet sie auf der Wiese. Sekunden später fliegen Kokosnuss, Lulu und Zwiebelchen herbei. Luzi, bist du verletzt? Die Pilotin steigt ächzend aus ihrer Kanzel und brummt: Noch mal gut gegangen. Oh, frage mich, was mit dem Motor los ist. Der Motor zischt und qualmt. Plötzlich flüstert Zwiebelchen: Ach du rote Rübe, seht euch mal um. Die Lichtung ist umstellt von grimmig dreinblickenden Indianern. Auweia, raunt Kokosnuss. Bleibt ganz ruhig, sagt Luzi leise. Das sind nur Notchen. Sie holt ein Paket aus dem Gepäckraum, geht damit ein Stück auf die Indianer zu und legt es vorsichtig auf den Boden. Dann verbeugt sie sich und sagt, Friedenspfeifen, hau! Der Nonotschenhäuptling Weise Eule tritt vor und öffnet das Paket. Sorgfältig prüft er die Friedenspfeifen. Er nickt und sagt, gute Qualität. Dann blickt er zu Luzis qualmendem Flugzeug und befiehlt, holt flotte Schraube. Kurze Zeit später kommt eine Indianerin mit einer großen Werkzeugkiste angerannt. Sie wirft einen kurzen Blick auf den Motor und sagt, Vergaser kaputt, Antriebswelle eiert, Zündkerzen müssen ausgewechselt werden. Teurer Spaß. Nun, dann seid ihr so lange unsere Gäste, sagt Weise Eule. Sehr geehrter Herr Nonotsche, stottert Kokosnuss. Das ist sehr freundlich, aber wir sind in Eile. Wir suchen Mathilda, das Stachelschwein. Losungswort Lunkelübe. Losungswort nie gehört, sagt Weise Eule. Wartet, meldet sich Lulu. Xing Chong kann doch kein R aussprechen. Vielleicht heißt das Losungswort gar nicht Lunkelübe, sondern Runkelrübe. Stimmt, brummt Weise Eule und zieht einen Brief hervor. Brief Nummer 5. Hallo Kokosnuss, wir sind bei den Pomeranschen. Das sind echt nette Indianer. Ich dachte immer, Indianer gibt es nur in Büchern, doch es gibt sie wirklich. Und das Beste ist, die Indianer mögen den Murk nicht. Und dass der Murk mich eingesperrt hat, mögen sie schon gar nicht. Deshalb wollen sie auch keinen Eintritt bezahlen. Der Murk ist jetzt total sauer und will bald wieder weg von hier. Euer Oskar. Ich bin's, Mathilda. Beeilt euch. Der Murk will morgen weiterfliegen. Kommt zum Pomeranschenhäuptling ohne Worte. Losungswort? Eine Henne auf der Tenne. Eure Mathilda. Schon wieder so ein komisches Losungswort, brummt Zwiebelchen. Wer soll sich das denn alles merken? Weise Eule, sagt Kokosnuss. Wie kommen wir zu den Pomeranschen? Das Gesicht von Weise Eule verfinstert sich. Ihr wollt gegen den Murk kämpfen? Ihr seid mutige Krieger. Doch der Mut ist der Bruder des Leichtsinns. Oskar ist unser Freund, erwidert Kokosnuss. Wir müssen ihn befreien. Nun gut. Nehmt Krumme Gurke mit, meinen besten Fährtenleser. Er wird euch zu ohne Worte führen. Hau, ich habe gesprochen. Mit diesen Worten wendet sich Häuptling Weise Eule ab und verschwindet mit seinen Kriegern lautlos im Wald. Nur Flotte Schraube und Krumme Gurke bleiben auf der Lichtung. Flotte Schraube und Luzi Motopuzzi beginnen sogleich mit der Reparatur. Krumme Gurke aber hält seine krumme Nase in die Luft und sagt, hier riecht's ja nach Zwiebeln wie nichts Gutes. Dafür kann ich aber gut kochen, erwidert Zwiebelchen. Krumme Gurke rümpft die Nase, blickt in die Ferne und brummt, folgt mir. Federnden Schrittes macht er sich auf den Weg. Kokosnuss, Lulu und Zwiebelchen verabschieden sich von Luzi Motopuzzi und folgen dem Indianer. Viele Stunden lang führt Krumme Gurke die Abenteurer durch das Land der Nonotschen und der Pomeranschen. Am Abend erreichen sie das Lager von Häuptling ohne Worte. Hallo Häuptling, stottert Kokosnuss. Wir suchen Oskar den Fressdrachen und Mathilda das Stachelschwein. Waren Sie hier? Ohne Worte betrachtet die drei kleinen Drachen misstrauisch und schweigt. Ein Huhn im Taifun, meldet sich Zwiebelchen. Quatsch, ein Hahn auf dem Kahn, sagt Kokosnuss. Jungs, ihr könnt euch ja überhaupt nichts merken, erwidert Lulu. Es heißt, eine Henne auf der Tenne. Häuptling ohne Worte nickt und macht eine kurze Handbewegung. Krumme Gurke übersetzt. Die fliegende Zigarre war eine Sonne lang hier. Dann ist sie weitergezogen. Ohne Worte nickt abermals und zieht sich in sein Tipi zurück. Der ist aber nicht sehr gesprächig, brummt Zwiebelchen. Da spricht Krumme Gurke. Ich werde die fliegende Zigarre finden. Aber Krumme Gurke, erwidert Kokosnuss, so ein Luftschiff hinterlässt doch überhaupt keine Spuren. Es fliegt doch in der Luft. Wie kannst du da Spuren lesen? Der eilige Fremde ist unwissend, wie ein weißes Blatt von Papier. Die Nase von Krumme Gurke riecht die Angst der Tiere vor der fliegenden Zigarre. Seine Augen sehen die Spuren des Schattens und seine Ohren hören die Sprache des Windes und der Vögel. Kokosnuss und die anderen blicken einander an. Die Freunde sind schwer beeindruckt. Und außerdem, fährt Krumme Gurke fort und zeigt auf kleine Rauchwolken, die plötzlich überall in der Ferne aufsteigen, geben meine Brüder und Schwestern mir exakte Auskunft. Dort die Apparatschen, dort die Chikores und dort die Hopi-Popis. Kichert Zwiebelchen. Hopi-Popi. Psst, zischt Kokosnuss. Und dann fragt er Krumme Gurke, was sagen denn deine Brüder und Schwestern? Krumme Gurke liest die Rauchzeichen. Meine Schwester Flinke Feder meldet, hier war nichts. Mein Bruder Kurze Strippe schreibt, Luftschiff nicht gesichtet, aber wann kommst du mal wieder zum Pfeiferrauchen vorbei? Mein Bruder Lange Leitung meldet, das gesuchte Objekt befindet sich am Nordufer des Sees der tausend Fische. Hau, ich habe gemeldet. Sofort marschiert Krumme Gurke los. War ja klar, brummt er, die schönste Stelle im ganzen Tal. Kokosnuss und die anderen folgen dem Indianer. Lange durchstreifen sie Wiesen und Wälder, überqueren Hügel und durchwaten Bäche, bis sie an einen hohen Felsen kommen. Sie steigen den Felsen hinauf und blicken auf die andere Seite hinab. Am Fuße des Felsens, an einem großen blauen See, liegt wirklich das Luftschiff des Murk. Krumme Gurke, sagt Krumme Gurke, muss zu seinem Stamm zurück, ehe die Sonne in ihr Tipi zieht. Hau! Und schon ist der Indianer lautlos im Unterholz verschwunden. Kokosnuss, Lulu und Zwiebelchen blicken hinunter zu dem Luftschiff. Wie kriegen wir Oskar da raus? Überlegt Kokosnuss. Also besiegen können wir den Murk nicht. Er ist viel zu schlau und zu stark. Ja, seufzt Lulu. Er kann gut hören, er kann gut riechen, er kann unheimlich hoch springen. Was kann der eigentlich nicht? Ein großer Drache könnte einfach mit dem Käfig davonfliegen, sagt Zwiebelchen. Murmelt Kokosnuss. Er betrachtet das Luftschiff jetzt ganz genau. Die Gondel ist mit schweren Ketten am Boden verankert und der Ballon ist mit 4 Seilen am Dach der Gondel befestigt. Wenn wir doch irgendwie den Käfig aufbrechen könnten, sagt Lulu. Vielleicht können wir Oskar befreien, ohne den Käfig aufzubrechen, meint Kokosnuss. Wie soll denn das gehen? Fragen Lulu und Zwiebelchen wie aus einem Mund. Ich glaube, ich weiß, wie wir den Murk überlisten können, grinst Kokosnuss. Aber dafür müssen wir noch eine Menge vorbereiten. Ein verfressener Murk und ein fliegender Käfig. Viele Stunden später sitzt der Murk an seinem Lagerfeuer vor der Gondel. Plötzlich sieht er eine Gestalt. Der Murk horcht auf und schnüffelt. Jetzt kann er die Gestalt erkennen. Sie kommt näher. Es ist ein kleiner Indianerdrache, der einen prall gefüllten Sack hinter sich herschleppt. Was willst du hier? Brummt der Murk. Ich habe gehört, hier geben zu sehen Fressdrachen, sagt der kleine Indianerdrache. Was bist du denn für einer? Und wieso riecht es hier nach Zwiebeln? Fragt der Murk misstrauisch, denn ihm ist, als habe er genau diesen Geruch schon einmal gerochen. Ich, Unterhäuptling Schnelle Kelle von Hopi-Popi-Indianern. Und ich wollen Fressdrachen anschauen. Dafür habe ich dir auch etwas zu essen mitgebracht. Kann nämlich gut kochen. Hau, ich habe gesprochen. Hau, hau. Du siehst gar nicht aus wie ein Indianer, knurrt der Murk. Ich, nur halb Indianer. Geboren vor vielen Monden auf Trek nach Westen. Hopi-Popis mich aufgenommen. Hau, hau, ich habe gesprochen. Unterhäuptling Schnelle Kelle, so, so. Na gut, dann koch mir mal was. Erst kochen, dann Drachen gucken. Du haben Kessel und Töpfe und Pfannen und Kellen und Gläser und Teller? Sonst noch was, brummt der Murk. Doch er holt alles, was Schnelle Kelle benötigt, aus der Gondel heraus. Der kleine Indianerdrache hängt den Kessel über das Feuer und kocht eine sagenhaft köstliche Zwiebelsuppe. Gierig löffelt der Murk einen Teller nach dem anderen aus. Wie herrlich, jauchzt er. Noch einen Teller. Aber du haben schon 16 Teller voll gegessen und es doch noch geben Hauptgericht und Käse und Nachtisch. Egal, her damit. Plötzlich aber hört der Murk ein merkwürdiges Geräusch an der Gondel. Gerade will er sich umdrehen, da ruft Schnelle Kelle: Und da schon kommen Tellersuppe! Ah, oh, wunderbar, sagt der Murk. Was gibt's danach? Bisonbraten in Honigkruste, schon liegen in Feuer und gleich fertig. Her damit, befiehlt der Murk. Da hört er wieder ein Geräusch. Achtung, ruft Schnelle Kelle, Bisonbraten! Oh, wie der duftet, schnalzt der Murk und verschlingt gierig den Braten samt Kruste. Während Unterhäuptling Schnelle Kelle, der in Wirklichkeit Zwiebelchen heißt, dem gefährlichen Murk am Lagerfeuer ein Festmahl zubereitet, haben Kokosnuss und Lulu die Dunkelheit abgewartet und sind auf das Dach der Gondel geflogen. So leise sie können, öffnen die beiden das Dach über dem Käfig. Dann fliegt Kokosnuss hinunter in die Gondel. Kokosnuss, flüstert Oskar freudig. Oskar, geht's dir gut? Alles Banane, aber na ja, ich könnte mal wieder etwas frische Luft vertragen. Wir holen dich jetzt hier raus, flüstert Kokosnuss. Aber es muss alles lautlos geschehen. Da kommt Mathilda hinter der Seemannskiste hervor. Mathilda, sagt Kokosnuss leise, schnell, klettere auf den Käfig. Was habt ihr vor? Fragt das Stachelschwein. Wir fliegen einfach mit der Gondel davon, antwortet Kokosnuss und flattert wieder hinaus auf das Dach. Ganz leise löst Kokosnuss ein Ballonseil vom Dach der Gondel und reicht es hinunter zu Mathilda, die schon auf dem Käfig sitzt. Verstehe, flüstert Mathilda. Genial. Das Stachelschwein knotet das Seil am Käfig fest. Lulu löst das zweite Seil und bringt es zu Mathilda. Als Kokosnuss das dritte Seil löst, hören sie plötzlich den Murk knurren. Was war das für ein Geräusch? Blitzschnell ducken sich Kokosnuss und Lulu, sodass der Murk sie nicht sehen kann. Der Murk blickt auf die Gondel und spitzt die Ohren. Die Drachenkinder und Mathilda halten den Atem an. Da ruft Zwiebelchen in die Stille hinein. Hier kommen Käseplatte mit frischen Trauben. Hau! Maul halten, befiehlt der Murk. Plötzlich aber entfährt ihm ein solcher Furz, dass sich alle Tiere im Umkreis von 2 Meilen zu Tode erschrecken. Kokosnuss, Lulu, Mathilda und Oskar halten sich die Nasen zu. Der Murk aber grunzt. Oh, oh, das tat gut, wendet sich um, setzt sich wieder ans Lagerfeuer und verschlingt den Käse und die Trauben. Das stinkt ja wie Hölle, flüstert Mathilda. Wir machen weiter, erwidert Kokosnuss. Lautlos setzen Kokosnuss und Lulu ihre Arbeit fort. Kaum hat Mathilda das letzte Seil an die Gitterstäbe geknotet, beginnt der Ballon mitsamt dem Käfig aufzusteigen. Erst ganz langsam, dann immer schneller. Die Drachenkinder flattern zu Mathilda auf das Käfigdach und blicken hinab zum Lagerfeuer. Da sehen sie, wie der Murk stutzt. Langsam dreht der Vielfraß sich um. Was ist das? ruft er wutentbrannt, als er sieht, wie sein riesiger Ballon mit dem Käfig hinauf zum Himmel fliegt. Der Murk holt tief Luft und setzt zu einem mächtigen Sprung an. Doch gerade ist er in der Luft, da entfährt ihm wiederum ein enormer Furz. Und er zischt wie ein löchriger Luftballon hin und her. Kaum ist er wieder am Boden, rappelt der Murk sich auf und springt erneut. Mit einer Kralle erreicht er den Boden des Käfigs. Doch Oskar beißt so fest zu, dass der Murk vor Schreck loslässt und wieder zu Boden fällt. Plumps, da liegt er. Wieder springt er. Doch diesmal ist der Käfig schon zu hoch und der Murk ist zu schwer mit all der Suppe und dem Braten und dem Käse in seinem Magen. »Warum muss ich auch so viel fressen, ich viel fraß?« ärgert er sich und läuft wütend hin und her. Plötzlich zischt er. »Wo ist dieser indianische Winzling, dieser Kochdrache? Der steckt doch mit den anderen unter einer Decke!« Doch so sehr der Murk auch sucht, er findet nur noch den Federschmuck des Unterhäuptlings Schnelle Kelle. Zwiebelchen hat sich nämlich heimlich davongeschlichen, hat seine Flügel geöffnet und ist, so schnell er nur konnte, zu den anderen auf den Käfig geflogen. Auf Wiedersehen, Herr Murk! Rufen Kokosnuss, Lulu, Mathilda, Oskar und Zwiebelchen vom Käfig herab. Wütend schaut der Murk dem Käfig nach, bis dieser so winzig scheint wie ein langsam vorüberziehender Stern. Kichert Zwiebelchen. Der kommt uns nicht mehr in die Quere. Dein Plan war spitze, Kokosnuss. Ich weiß nicht, erwidert Kokosnuss nachdenklich. Eine winzige Kleinigkeit habe ich nicht bedacht. Der Ballon lässt sich ohne Motor gar nicht lenken. Wie sollen wir bloß zurück zur Dracheninsel kommen? Das stimmt. Eine ganze Weile trudelt der riesige Ballon mit dem Käfig durch die Lüfte, mal hierhin und mal dorthin. Doch die fünf Abenteurer haben Glück. Bald hören sie ein Flugzeug. »Das ist Luzi Motopuzzi«, ruft Lulu. Tatsächlich, hinter ihnen taucht Luzis alte Propellermaschine auf. »Hey da«, ruft Luzi erstaunt, »das ist ja das verrückteste Fluggerät, das mir je untergekommen ist.« »Kannst du uns zur Dracheninsel ziehen?« rufen die anderen. Da holt Luzi ein Seil hervor, wirft ein Ende zum Käfig hinüber und sagt, »Festmachen und festhalten!« Und dann jagt Luzis Flugzeug schnell wie der Wind mit dem Ballon und dem Käfig im Schlepptau durch die Nacht in Richtung Dracheninsel. Nach einigen Stunden überfliegen sie einen Dampfer, der über den endlosen Ozean zieht. »Freunde!« ruft Zwiebelchen. »Es war mir ein Vergnügen, mit euch zu reisen, doch jetzt muss ich weiter. Der Dampfer dort unten fährt genau in die richtige Richtung.« »Möchtest du denn nicht mit zur Dracheninsel?« fragt Kokosnuss. »Vielleicht ein andermal«, erwidert Zwiebelchen, verabschiedet sich von den anderen und fliegt hinab zu dem großen Dampfer. So endet die Geschichte von der Entführung des kleinen Fressdrachen Oskar. Luzi Motopuzzi brachte die Abenteurer wohlbehalten zur Dracheninsel. Der Murk blieb an dem See der tausend Fische, denn es war das schönste Fleckchen Erde, das er je gesehen hat. Er fraß jeden Tag frischen Fisch und hütete die vielen Goldtaler, die er auf den Jahrmärkten verdient hatte. Essen konnte er die Taler leider nicht, und genützt haben sie ihm auch nichts, denn niemand konnte etwas damit anfangen im Land der Nonotschen. Nur wenige Tage später landet ein Rabe auf dem Dampfer, auf dem Zwiebelchen angeheuert hat. »Dich kenne ich doch«, sagt Zwiebelchen. »Dich kenne ich auch«, erwidert der Rabe. »Du bist ja ganz leicht zu finden, nur dem Zwiebelgeruch nach.« Da sieht Zwiebelchen, dass der Rabe einen Brief um den Hals trägt. »Erst das Losungswort«, krächzt der Rabe. »Vielleicht Kokosnuss?«, fragt Zwiebelchen. »Nö«, antwortet der Rabe. »Oskar?« »Nö.« »Mathilda?« »Nö.« »Lulu?« »Ich geb dir mal einen Tipp, du Schlaumeier«, brummt der Rabe. »Es fängt mit Z an und hört mit Wiebel auf.« Zwiebelchen überlegt. »Zwiebel!« »Na bitte«, sagt der Rabe. Zwiebelchen öffnet den Umschlag und holt den Brief heraus. Brief an Zwiebelchen. Hallo Zwiebelchen, hier war vielleicht was los, als Luzi mit uns in der Drachenbucht gelandet war. Oskars Papa hat sofort den Käfig aufgebrochen, als wären die Gitterstäbe Streichhölzer. Wir mussten alles genau erzählen, besonders wie du mit deinem Murk-Spezialmenü den Murk zum Furzen gebracht hast. Alle haben sich kringelig gelacht, sogar Oskars Eltern. Der Murk hat jetzt bestimmt die Nase voll von Drachen. Nochmal vielen Dank, dass du uns geholfen hast. Irgendwann musst du uns mal besuchen kommen. Feurige Drachengrüße, Stachelgrüße, Fressgrüße. Mathilda, Oskar, Kokosnuss. Zum ersten Mal in seinem Leben hat Zwiebelchen einen richtigen Brief bekommen. Und eines nimmt er sich jetzt fest vor: so schnell wie möglich die Dracheninsel zu besuchen. Freunde, jetzt ist's wirklich ganz schön spät. Ja, leider. Wenn auch diese Geschichte nun zu Ende geht, bleib ich doch euer kleiner Drache Kokosnuss. Ich freue mich aufs nächste Mal, für heute ist Schluss. Aber nur für heute? Das war der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Abschiedsgruß. Dann will ich jetzt mal nach Hause gehen und sag euch von ganzem Herzen auf Wiedersehen. Das war der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Abschiedsgruß. Dann will ich jetzt mal nach Hause gehen und sag euch von ganzem Herzen auf Wiedersehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.